Im Bezirk Nordhamgyong ist die Beseitigung der Hochwasserschäden im vollen Gange. Die Stadt ergreift die Maßnahmen, das Leben der Bewohner der Katastrophengebiete zu stabilisieren und zerstörte Wohnhäuser, öffentliche Gebäude und weitere in kurzer Zeit wieder aufzubauen. Landesweit werden die Hilfsgüter an die Opfer der Überschwemmung geschickt und die Baumaterialien für den Wiederaufbau dringend transportiert. Der Bezirk Nordhamgyong holt ausführliche Informationen und Angaben über die Schäden ein, liefert dementsprechende Baumaterialien und beschleunigt die Schadenbeseitigung. Die zerstörten Wohnhäuser werden wieder aufgebaut und die Eisenbahnen, Straßen und Brücken in ursprünglichen Zustand gebracht. Für die Begrenzung der agrarkulturellen Schäden werden den überschwemmten Ackerbaufeldern die Stauwasser entzogen. Auch die Anrichtung der Wasserrinnen an Anbauflächen und die Errichtung der Dämme an Flüssen werden aktiv vorangetrieben.